Wir merkten es dem Besitzer der Farm, seiner Familie und seinen Leuten an, dass wir ihnen wirklich willkommen waren. Nach dem überaus herzlichen Empfang erforderte es unsere Sicherheit, den Farmer zu fragen, ob außer den Bewohnern der Niederlassung noch andere Leute anwesend seien. Mr. Harber gab bereitwillig Auskunft. Vor etwa einer Stunde kam ein Arzt mit einer Kranken an, die er zum Fort Wallace begleiten soll. Die Frau leidet an einer unheilbaren, krebsartigen Krankheit, die ihr Gesicht so entstellt hat, dass sie einen dichten Schleier tragen muss. Sie erschienen auf zwei Pferden mit einem Packtier. Wann wollen Sie wieder fort? Morgen früh. Entschuldigt, Mr. Shatterhand, es wird dunkel. Ich will die Lampe anzünden. So. Kann ich euch noch etwas anbieten? Brandy gibt es allerdings in meinem Hause nicht. Wir wären auch keine Abnehmer dafür. Das Feuerwasser bringt nur Leid über die Menschen. Richtig, Sir. Vor allem den roten Männern dieses Landes hat dieses Geschenk unserer Zivilisation großes Unglück gebracht. Zivilisation, Fortschritt. In ihrem Namen wird heutzutage überall in der Welt, nicht nur hier in Amerika, ein fortgesetzter Raub, ein gewalttätiger Länderdiebstahl begangen. Ist es da ein Wunder, wenn die unterdrückten und entrechteten Völker für die Segnungen der Zivilisation danken? Mein weißer Bruder hat genau die Worte gesprochen, die in meiner Seele zu lesen sind. Aus welcher Quelle hat er die Gedanken geschöpft, die leider nur wenigen Bleichgesichtern eigen sind? Ich lernte sie nicht durch einen Weißen, sondern durch einen roten Mann, der von allen Lehrern und Rednern, die ich jemals hörte, der größte war. Er wurde von den Indianern großer Freund genannt. Ein gewaltiger Prediger, ein großer Geist und ein Riese von Gestalt, der sich sogar vor dem grauen Bären nicht fürchtete. Uff, dieser Prediger war ein Hopi-Indianer. Von den Weißen der spanischen Sprachgebiete wurde er Padre Diderico genannt. Das stimmt. Also Winnetou hat ihn auch gekannt? Nein, aber Inchuchuna, mein Vater, war sein Freund und hat mir oft von ihm erzählt. Er war Christ geworden und hatte zwei Schwestern, die er auch zu Christinnen machte. Die ältere hieß Tahua, das heißt Sonne. Die jüngere Tokbela oder Himmel. Sie verschwanden plötzlich mit ihrem Bruder und niemand hat sie jemals wiedergesehen. Ich kann etwas dazu sagen. Padre Diderico wurde ermordet. Ich habe sein Grab gesehen. Uff, uff. Ein so kostbares Leben durch Mörderhand ausgelöscht. Winnetou ist begierig, alles zu erfahren, was sein weißer Freund darüber weiß. Einzelheiten darf ich euch ersparen. Ist der Häuptling Winnetou schon einmal oben im Park von St. Louis gewesen? Und ist ihm die Gegend um den Schaumfall bekannt? Ja. Dort oben, in den Bergen, am sogenannten Teufelskopf, fand ich vor langer Zeit das Grab des roten Priesters. Der Hügel war mit Moos bewachsen und schien gepflegt zu sein. In der Einöde da oben? Uff. Es gibt noch mehr Erstaunliches zu berichten. In den Fels neben der Grabstelle war ein Kreuz gemeißelt und darunter stand deutlich zu lesen: An dieser Stelle wurde der Padre Diderico von J.B. aus Rache ermordet. Unter dieser Schrift war eine Sonne zu sehen, neben der die Buchstaben E und B eingezeichnet waren. Uff, von J.B. ermordet und mit E.B. unterzeichnet. Was sagt mein Bruder Charlie dazu? Unser Gastgeber hat uns da weit mehr erzählt, als er ahnt. Ich habe endlich den so lange vergeblich gesuchten Vavaderic gefunden. Es ist Padre Diderico. Uff, du wirst dich noch mehr wundern über das, was ich dir weitersage. Tocbela, die jüngere Schwester des Padre, ist Tibovete, die Squaw des Medizinmannes der Naini. Uff! Und wahrscheinlich lebt auch die ältere Schwester, Tahua, das ist Sonne, noch. Du hast gehört, dass unter der Grabinschrift eine Sonne eingemeißelt war. Sie hat das Grab errichtet und wohl auch gepflegt, wie sie auch die Worte in den Fels geschrieben hat. Mein Bruder hat einen scharfen Verstand. Sicher ist es so, wie er sagt. Unser Ziel war ohnehin der Park von St. Louis. Wir werden das Grab aufsuchen. Und Winnetou hofft sehr, dort oben, auch nach so langer Zeit noch, Spuren des Mordes und des Mörders zu finden. Wehe ihm, wenn wir ihn dann fassen. Ich habe meinem Bruder Charlie nie widersprochen, wenn er Verbrechern gegenüber Milde walten ließ. Hier aber kenne ich keine Gnade. Einverstanden, Winnetou. Und ich glaube fest daran, dass wir dort oben einen der Mörder stellen werden. Er ist auf dem Wege dorthin. Wen meint mein Bruder? Douglas, den sogenannten General. Winnetou möge sich an den Ring erinnern, den dieser Mann damals unter dem Baum von Helmers Home verloren hat. Er wurde mir übergeben und um ihn nicht zu verlieren, habe ich ihn die ganze Zeit am Finger getragen. Hier ist er. Betrachte die Buchstaben, die hier eingraviert sind. EB. Uff. Das sind die gleichen wie an dem Grabmal, neben der Sonne. Aber der Name des Mörders hatte auch ein B. Das hatte zwar noch einen... Ich hörte nicht mehr auf die Worte des Farmers, denn am Fenster sah ich ein Gesicht auftauchen. Das helle Gesicht eines weißen Mannes. Gerade wollte ich Mr. Harber darauf aufmerksam machen, als Matoschako ausrief... Dort! Die Butaka! Das Licht aus! Schnell! Genau die gleiche Situation wie damals auf Fenners Farm. Ihr erinnert euch. Nur war es diesmal ein anderer, der auf mich schoss. Thibaut Tucker, der Medizinmann. Aber er war mit seiner natürlichen weißen Hautfarbe am Fenster gewesen, nicht als Rothaut zurechtgemacht. Sollte vielleicht... Es fuhr mir da ein Gedanke durch den Kopf. Aber zunächst stürzte ich mit aller Vorsicht hinaus, den Schützen zu erwischen. Draußen war es stockfinster, nichts zu sehen. Da trat Winnetou zu mir, der mit mir ein Stück weit hinausging auf die Prärie, wo wir unsere Ohren dicht an den Erdboden hielten. Und deutlich vernahmen wir in der Ferne den Hufschlag von drei Pferden.